Halleluja. Gott hat so gute Dinge für uns. Und das war echt eine mächtige Stunde, die wir von der Astrid gehört haben, über Demut. Ich rate euch, hört ihr euch einfach nochmal an oder immer mal wieder an, weil die brauchst du immer wieder. Wir müssen das immer wieder hören, einfach weil das echt, das sind wirklich Tiefen Gottes. Und die helfen dir in so vielen Situationen wirklich ja nicht aufzugeben, nicht wegzurennen, sondern wirklich durch Sachen durchzugehen auch. Und gerade da passieren Sachen hinterher. Also mir ist es immer so gegangen, wenn ich durch Sachen durchgegangen bin, bin nicht geflohen, bin nicht weggerannt, dann habe ich mich wirklich verändert und bin stärker geworden. Also kannst wirklich davon ausgehen, dass wodurch auch immer du durchgehst einfach. Und der Herr geht ja mit dir durch. Das ist ja das Gute. Du bist ja nicht alleine beim Durchgehen, sondern er ist ja da, er ist ja an deiner Seite, er ist in dir und führt dich dadurch. Du wirst immer stärker daraus hervorgehen. Und deshalb gehen wir auch durch diese Zeit, jetzt Corona-Zeit, ja, wo du dich manchmal vielleicht wie ein bisschen zusammengepresst fühlst, ein bisschen eng irgendwie, ja, weil man darf ja nicht so viele Sachen, die man sonst machen darf. Vielleicht fühlst du dich manchmal irgendwie zusammengepresst, aber ich sage, wir werden alle gestärkt und viel stärker daraus hervorgehen, als wir reingegangen sind. Halleluja. Der Feind wird sich noch ärgern. Er wird es noch bereuen, dass er das gemacht hat. Halleluja. Er ist immer der Verlierer. Er ist wirklich gezwungen zu verlieren und der Verlierer zu sein. Und wir sind immer die Sieger. Du musst immer denken und immer wissen, du bist der Sieger. Halleluja, in jeder Situation. Und ich glaube, was Gott wirklich in dieser Zeit machen möchte, ist, auf der einen Seite möchte er natürlich die Menschen hungrig machen, die ihn noch nicht kennen. Und er möchte sie echt in sein Reich ziehen. Und dafür beten wir auch, dass wirklich eine Riesenernte daraus hervorgeht aus dieser Zeit. Und dass die Menschen echt merken, boah, ja, die vermeintlichen Sicherheiten einfach, die fallen mir, die brechen mir irgendwie weg. Oder es könnte von heute auf morgen, ist der Grund, auf dem ich stehe, irgendwie nicht mehr so sicher. Und das ist eine Riesenchance und das, glaube ich, tut er, einfach, dass er die Menschen wirklich vorbereitet auf Erweckung, einfach, dass sie spüren, ich brauche ein festes Fundament, ich brauche wirklich Jesus, Halleluja, er ist das einzige Fundament, er ist das einzige sichere Fundament, auf dem wir stehen können. Und was ich glaube, was er bei uns macht, was er bei seinem Leib machen möchte in dieser Zeit, ist wirklich, dass wir mehr in sein Bild hinein verwandelt werden. Und es ist auch passt auch zu unserer Schule, zu den Realitäten der neuen Schöpfung, wo wir gerade auch drin sind in vielen Stunden und was so wichtig ist und was der Leib wirklich braucht. Und ja, ich glaube, wir sollen wirklich mehr und mehr, und das passiert automatisch und das passiert aber auch durch Entscheidung, in das Bild von Jesus verwandelt werden. Und wie werden wir denn verwandelt? Wie verwandle ich mich in das Bild von jemand anderem? Das passiert durch Anschauen. Schau dir Kinder an. Was passiert bei Kindern? Kinder schauen ihre Eltern an. Kinder schauen ihre großen Geschwister an. Und sie werden ein Stück weit auf jeden Fall verwandelt in das Bild. Und es ist in vielen Dingen gut. Manchmal müssen wir uns später von manchen Prägungen lösen. Das ist auch okay. Aber wir können auch mal dankbar sein für Prägungen unserer Eltern, weil viele Prägungen von unseren Eltern oder auch unseren Geschwistern waren auch sehr gut. Also oft ist so eine Tendenz, oh, und das war nicht gut und diese Prägung war übel in meiner Kindheit und so weiter. Gab es sicher und bei manchen vielleicht sehr, sehr viele. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass wir für einige Prägungen dankbar sind, ja, wo uns unsere Eltern gefördert haben. Ja, alle möglichen Dinge, ne, und geliebt haben. Und das ist wichtig. Und die beste Prägung natürlich und die reinste Prägung, die du haben kannst, ist, wenn du ihn anschaust, wenn du den vollkommenen Herrn Jesus Christus selber anschaust, der ohne Flecken, ohne Runzel, ohne gar nichts irgendwie ist, so wie wir auch. Halleluja, bald die Braut wird ohne Flecken und Runzeln dastehen. Und Jesus ist das perfekte Bild des Vaters. Er ist die perfekte Liebe. Und wenn wir ihn anschauen, werden wir in die perfekte Liebe, in das perfekte Bild Gottes verwandelt werden. Und ich glaube, es ist wesentlich besser, in sein Bild verwandelt zu werden, als in das Bild von zum Beispiel irgendwelchen Popstars, ja, oder Fußballern oder Influencern, die in unserer Zeit ja relativ hoch im Schwange sind. Und ich wundere mich manchmal, und ich denke, Mensch, die haben 1-2 Millionen Follower. Und ich denke, aber die machen doch gar nichts irgendwie. Das ist irgendwie. Und ich glaube, was Gott möchte, er möchte echt eine Truppe von Influencern, hervorbringen, die ihn kennen, wirklich, wirklich Christen, heiße Junge, die echt Influencer sind. Und ich spreche wirklich zu euch und ich sage wirklich, lass es wirklich hervorkommen in dir. Wirklich, sei nicht schüchtern, sei nicht minderwertig. Lass dich nicht einschüchtern von der Welt und denken, oh ja, die sind ja cool drauf oder was auch immer. Sondern Gott hat dich echt zu einem Influencer gemacht. Und ich glaube, die Jungen hat er zu Influencern gemacht, dass sie auf YouTube und so weiter gehen. Und ich glaube, uns alle hat er echt zu Influencern gemacht. Wir sollen wirklich Influencer sein. Jesus-Influencer, ja, Halleluja, die Welt wird mit Jesus-Influencer jetzt überfüllt und überrollt, Halleluja. Jetzt kannst du dich wirklich in dieser Zeit, ja, bereit machen, Halleluja, lass dir Ideen geben, lass dir peppige Ideen geben, einfach von Gott diese Welt zu beeinflussen, weil wenn wir sie nicht beeinflussen, dann nimmt ein anderer sich das und beeinflusst sie auf seine Weise und die ist nicht gut, Halleluja. Also, ich glaube, ich habe zu welchen gesprochen. Nimm das, Halleluja. Sei bereit, ein Influencer zu sein. Halleluja. Das ist wunderbar. In 2. Korinther 3,17 steht, der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Juhu. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Halleluja. Auf uns ist diese Decke oder von uns ist diese Decke, die noch auf dem jüdischen Volk liegt, bis zum heutigen Tage, auf den meisten, aber zu unserem Guten, also damit viele Heiden noch ins Reich Gottes hineinkommen, liegt eine Decke noch auf dem jüdischen Volk oder auf den meisten noch. Einige tausend sind ja schon an Jesus gläubig und es werden immer mehr werden, aber die Decke liegt noch drauf. Aber von uns, von all denen, die Jesus angenommen haben, die Jesus aufgenommen haben, in denen Jesus lebt, ist diese Decke weggegangen. Halleluja, wir können Jesus sehen. Wir können ihn sehen. Lass dir nichts anderes einreden. Oh, ich kann Jesus nicht sehen, ich kann ihn nicht spüren und so weiter. Wenn du Jesus aufgenommen hast, ist seine Gegenwart da, ist sein Geist da. Halleluja, gerade jetzt, ich spüre ihn so stark. Einfach nimm ihn wirklich auf. Der Heilige Geist ist mächtig da. Jesus, ich danke dir. Und ich danke dir, dass jeder dich sehen kann. Halleluja, vielleicht nicht jetzt mit seinen natürlichen Augen, aber im Inneren. Danke, Herr, dass wir dich wirklich im Inneren anschauen können. Und weißt du, er hat uns ein Haus gegeben, ja, du bist das Haus Gottes, du bist ein Haus Gottes, mit unverbaubarer Aussicht. Halleluja. Die Aussicht ist unverbaubar, es sei denn, wir überlassen es dem Feind, uns irgendwie einen Berg vor unser Haus hinzusetzen oder ein komisches Haus oder was auch immer. Aber im Grunde, als Erbe Gottes, hast du eine unverbaubare Sicht bekommen. Diese herrliche Aussicht auf deinen Herrn kann niemand dir wegnehmen. Und das ist echt wichtig. Und ich glaube, jetzt in dieser Zeit, wo wir einfach mehr Zeit haben, auch in den nächsten Tagen, nimm dir diese Zeit und sag, Herr, ich schaue wirklich auf dich. Ich schaue wirklich deine Herrlichkeit an. Und ich will einfach noch tiefer in dieser Zeit in dein Bild verwandelt werden. Und das hört er. Er hört es. Und das passiert durch Herausforderungen, wo wir Demut lernen können, wo wir geschliffen werden, Halleluja, wo wir danken und so weiter. Das passiert in dieser Zeit jetzt, wo du nicht weißt, vielleicht wie geht's weiter mit der Arbeit und so weiter. Das passiert immer. Wir sind einfach dankbar. Wir sind im Prozess, weil in dem Moment, wo wir Jesus angenommen haben, hat es nicht aufgehört, sondern da hat es erst angefangen. Und wir werden Schritt für Schritt in sein Bild umgestaltet und verwandelt. Das ist ein lebenslanger Prozess. Und ich glaube wirklich, das Beste, was wir echt auf dieser Erde tun können, ist, einfach uns danach auszustrecken, immer mehr in sein Bild hinein verwandelt zu werden. Und jeden Tag einfach zu sagen, Herr, lass mich heute wieder mehr in dein Bild verwandelt zu werden. Dass alle, die mich sehen, dass sie nicht diesen natürlichen Menschen, diese natürliche Irina sehen, ich bete es immer wieder, sondern dass sie wirklich Jesus sehen. Dass sie Jesus sehen, dass sie Jesus aus meinen Augen sehen, dass Jesus von mir ausstrahlt. Ja, nicht ein irdischer Mensch, der irgendwie gewöhnlich ist, sondern wirklich er. Und genau dasselbe ist bei dir, weil der gleiche Jesus wohnt in dir und er strahlt heraus. Und du bist anziehend, erwartet es, du bist anziehend für deine Umgebung, attraktiv, Halleluja. Du bist ein, ja, wirklich, Weltveränderer in dieser Zeit, mitten in dieser Zeit, weil du stehst, weißt du, wir stehen als Söhne Gottes, wir schwanken nicht, wir wanken nicht in dieser Zeit, sondern wir kennen unseren Gott. Halleluja. Und ich sage, ich bin auch froh in dieser Zeit, ja, weil ich durch schon manche Stürme durchgegangen bin, musste. Ja, die Seele wollte auch nicht immer, aber war nun mal der Weg. Wenn dann so ein Sturm kommt, dann stehst du viel besser einfach, weil du weißt, mein Gott hat mich schon durch so viel durchgebracht. Das sah schon so oft kritisch aus irgendwie, wie das so weitergeht oder ausgeht. Da weiß ich, diese Zeit wird auch mir auch zum Besten dienen und ich werde wirklich stärker daraus hervorgehen und mehr so wie er. Halleluja, weil das ist unser Ziel, dass wir genauso sind wie er. Und eine Lüge ist wirklich zu sagen, oh ja, ich kann doch niemals so wie Jesus werden. Er ist ja Gott. Aber ich sage dir, als er auf der Erde war, hat er seine Göttlichkeit ja abgelegt. Und er war natürlich erfüllt vom Heiligen Geist und genauso bist du und bin ich erfüllt vom Heiligen Geist. Aber er hatte letztlich keinen Vorteil. Er hatte keinen Vorteil, er hatte nichts dir oder mir voraus. Wir können die gleiche Beziehung haben, auch zum Vater, die Jesus hatte. Und wir können genauso, das Bild, das vom Vater dargestellt hat, ja, so stellen wir immer mehr das Bild von Jesus dar. Halleluja. Das ist echt eine wunderbare Sache. Und es ist eine riesige, riesige Chance. Halleluja. Ich hatte noch so den Eindruck, die Offenbarung ist ja nicht eine historische Abfolge, aber mir kam immer wieder die Stelle aus Offenbarung 7,3. In welcher Zeit wir auch jetzt leben. Und da heißt es, schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich glaube, diese Zeit auch, ja, vielleicht nicht die einzige, aber in dieser Zeit passiert es auch, dass wir wirklich an unseren Stirnen markiert werden und versiegelt werden, von dem ein Engel mit einem Siegel macht das in der Offenbarung, ist es aufgeschrieben. Und es ist eine Gelegenheit, dass wir wirklich sein Siegel jetzt an unsere Stirn bekommen. Das Zeichen des lebendigen Gottes, das ist ein Zeichen für die ganze unsichtbare Welt. Du gehörst zu Jesus, du gehörst nicht ins Reich der Finsternis, sondern du gehörst zu Jesus. Halleluja. Das ist wunderbar. Und diese Haltung, wie er zu werden, das möchte er, dass es unsere wirklich beständige Grundhaltung ist, ja. Und dass wir, ja, solche Glaubenssätze einfach, wenn wir die bei uns entdecken, die nicht jesusgemäß sind, ja, ich kann nichts oder ich versag immer oder ich bin zu blöd für alles, ja, oder ich bin zu dick und zu dünn oder zu klein, zu groß, zu jung, zu alt, sind ja alles diese Sätze, die aus der Finsternis kommen, ja, die vom Feind kommen, die direkt reingesät wurden vom Feind und die er möchte, weißt du, wenn er schafft, dass wir das glauben, dann will er uns lähmen und da will er uns aus unserer Berufung, die ja so wichtig ist, einfach rausbringen. Aber Gott sagt dir wirklich, du lass dich nicht lähmen von diesen Gedanken, sondern wenn du irgendeinen Gedanken bei dir entdeckst, der nicht jesusmäßig ist, ja, der so ein Blödsinn sagt, was ich dir gerade aufgezählt habe, was du alles nicht bist und was man auch immer, dann kick das wirklich raus und mach dich nicht eins und schau dir echt Jesus an, was er über sich gesagt hat und wie er kühn aufgetreten ist. Er wusste wirklich, wer er ist. Und das war nicht Stolz und das war nicht Arroganz, sondern er war der Demütigste von allen. Aber er hat sich nicht unter irgendeine Minderwertigkeit gebeugt oder irgendwas, was religiöse Geister wollten, sondern er hat klar gesagt, das bin ich und das bin ich nicht. Und ich sage dir, du bist kein Versager, du bist nicht zu jung, du bist nicht zu alt, im Reich Gottes mitzuarbeiten, du bist nicht zu was auch immer ungeduldig oder was auch immer es gibt, ja. Sondern du bist ein Gewinner und ein Sieger, weil Jesus in dir lebt und er ist der Gewinner und er ist der Sieger. Und du läufst deinen Lauf und du wirst auch nicht vorher irgendwie aus der Rennbahn gehen. Glaub das auch nicht und kick diese Angst raus. Oh, ich schaff's irgendwie nicht bis zum Ende oder so. Sondern er sagt, natürlich, Halleluja. Weißt du dir, der ganze Himmel feuert dich an. Die Wolke der Zeugen feuert dich an. Die Engel feuern dich an. Jesus feuert dich an. Er ist unser großer Fürbitter. Und er weiß, du schaffst es. Halleluja. Und unser Herr, ja, hat uns einen neuen Bund gegeben. Unser Herr hat uns ein neues Herz gegeben. Wir sind neue Schöpfung geworden. In Hesekiel 36, 26 prophezeit Hesekiel, was im neuen Bund kommen wird und in dem leben wir. Und da heißt er, sagt er, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnung lebt und mein Wort bewahrt und tut. Halleluja, das ist passiert, als wir Jesus angenommen haben. Dieses alte, dieses steinerne, dieses harte, richtende Herz hat er aus unserem Innern rausgenommen und er hat uns, er hat dir und mir, alle, die Jesus angenommen haben, ein neues, ein fleischernes, ein lebendiges, ein liebendes Herz gegeben. Du bist direkt aus der Liebe des Vaters geboren worden, aus seinem Liebesherzen. Halleluja. Und er liebt dich mit einer unendlichen Liebe. Und dieses gleiche Herz, das im Vater und in Jesus schlägt und natürlich im Heiligen Geist, das hat er dir eingepflanzt. Und es ist kein oh, wäre schön oder zu schön, um wahr zu sein, sondern es ist die Wahrheit. Es ist die absolute Wahrheit. Dieses Herz hast du bekommen. Steh zu diesem Herzen. Das ist deine wahre Bestimmung und das ist deine wahre Natur. Wir haben eine neue Natur bekommen. Ja, die alte Natur wurde entsorgt und wir haben diese neue Natur der Liebe bekommen. Der Freude, der Geduld. Halleluja, der Treue, wie wir es gehört haben. Ja, es ist kein rund erneuertes Herz, sondern es ist wirklich ein brandneues, lebendiges Herz. Ein frisches Herz. Halleluja. Ein Herz, was wirklich von Liebe schlägt und von den Liebesimpulsen des Vaters lebt. Halleluja. Die einzige Sache ist die, wo es an uns dran liegt, ist, wem oder was geben wir die Oberhand in unserem Leben, in unserem Denken? Geben wir diesem Herzen, dem echten Sein in uns, diesem Liebesherzen, der Liebe pur, die in uns ist, Gottes Herz, geben wir dem die Oberhand in unserem Leben, auch täglichen Leben, oder der Seele, die noch teilweise unerneuert ist und die noch manchmal komische Gedanken hat, denken wir, das sind wir. Und das ist irgendwie das Ziel, auf das wir zugehen, sondern leben wir aus dieser Liebessubstanz heraus des Vaters und des Sohnes heraus. Dass wir wissen, das sind wir. Ich bin nicht Seele, ich habe eine Seele, sondern ich bin Geist, aus Gott geboren. Halleluja, vollkommen gemacht, verherrlicht. Das ist der Hammer, ja. Das heißt in Römer 8, 29, den die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Ja, du bist vorher erkannt worden. Du bist schon immer erkannt worden von Gott. Wie wunderbar. Ja, auch wenn du sagst, oh, mich wollte niemand. Der Vater hat dich schon erkannt. Er hat, bevor du warst, hat er dich schon erkannt und er wollte, dass du zu dieser Zeit auf diese Erde kommst und hier lebst und sein Reich ausbreitest. Und dann heißt es, er hat dich vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das heißt, er hat dich vorherbestimmt, zu sein wie Jesus. Also nie mehr, oh, ich bin ja nicht Jesus. Na, manche sagen, ich bin ja nicht Jesus. Aber das bist du auch nicht. Halleluja. Das bin ich auch nicht. Aber es heißt ja auch nicht, wir sind Jesus, sondern es heißt, wir sind ihm gleichförmig. Ja, und das passiert immer mehr, damit er, der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern, er ist unser älterer Bruder. Was machen jüngere Geschwister, wenn sie einen älteren Bruder normalerweise haben? Sie orientieren sich an dem älteren Bruder. Absolut. Was der ältere Bruder kann, das will ich auch können. Ich hatte auch einen älteren Bruder oder habe einen älteren, wunderbaren Bruder. Durch den habe ich mich sogar gar bekehrt. Ne? Halleluja. Also da sehen wir die Auswirkungen, die ältere Brüder haben können. Halleluja. Sehr dankbar für deinen älteren Bruder. Und das ist echt wunderbar. Er ist unser Bruder, dem wir nacheifern und in dessen Bild wir wirklich immer mehr, Tag für Tag immer mehr hinein verwandelt werden. Vorherbestimmt, genau zu sein wie er. Halleluja. Und was auch dazu gehört, und das hat mich die letzten Tage einfach bewegt, und wir haben das gestern auch schon gebetet, das ist, das Herz von Jesus ist ein Liebesherz und dein Herz ist ein Liebesherz. Und unser Herz, Jesu Herz und unser Herz, ist kein Herz des Fingerausstreckens und des Richtens. Halleluja, die Welt richtet, die Welt zeigt ständig mit dem Finger irgendwo hin. Aber ich habe teilweise auch wirklich die Traurigkeit Gottes gespürt, wenn das in seinem Leib passiert. Weil der Leib Jesu ist nicht dazu bestimmt, dass wir Finger mit Fingern aufeinander zeigen, dass wir einander verleumden, verdammen, richten, sondern der Leib Christi ist dazu bestimmt, einander zu lieben und einander zu unterstützen. Und wir haben echt mächtige Verheißungen auch. Da liegen mächtige Verheißungen drauf, wenn wir uns gegen das richten und wenn wir uns gegen das Finger ausstrecken und für das Lieben einfach entscheiden. Und das ist eine gewaltige Stelle in Jesaja 58, schon im Alten Bund. Aber da war das ein Gräuel für Gott, das Finger ausstrecken und das Richten. Und da sagt er, ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Jochs zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht. Halleluja. Und ich weiß, letzten Sonntag, es ging um die Power des Heiligen Geistes und ich sage dir, Jochs, und es war starke Botschaft, und die Kraft Gottes ist so wichtig, damit Jochs zerbrochen werden. Und manche religiöse Geister oder alle religiösen Geister eigentlich hassen die Kraft Gottes. Und wenn du in der Kraft Gottes unterwegs bist, dann hassen sie dich auch. Aber weißt du, mach dir nichts draus, weil die Kraft, Jesus war in der absoluten Power Gottes unterwegs. Und sie mochten ihn nicht, die religiösen Geister, aber er hatte die volle Bestätigung von Jesus. Und ich sage jetzt auch in dem Namen Jesus, wo irgendwo noch ein Joch ist, auf jemandem, gerade jetzt, wo du spürst, dass noch ein Joch auf dir, in Jesu Namen, ich rufe aus, dass das zerbrochen ist jetzt, in Jesu Namen. Ich sehe, dass jemand so wie eine Spange, wie eine Klammer um seinen Kopf hat. Und ich sage jetzt im Jesu Namen, einfach diese Klammer geht jetzt von deinem Kopf, diese pochenden und heftigen Kopfschmerzen, die verlassen dich jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Auch Jochs von Angst und Sorge, ich sage, die sind jetzt zerbrochen über meinen Geschwistern. In dem Namen Jesus. In Jesu Christi Namen. Halleluja. Danke, Herr, für Freiheit. Herr, ich rufe Freiheit aus über jedem einzelnen Schüler. Komplette Freiheit. Nimm die Freiheit. Nimm die Freiheit. Geh nicht unter irgendein Joch. Geh nicht unter ein Joch der Knechtschaft. Sondern du bist bestimmt, frei zu sein. Halleluja. Frei zu sein. Frei zu sein. Freiheit ist dein Erbe. Freiheit ist unser Erbe. Halleluja. Und er sagt weiter, besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen, das Wort Gottes weiterzugeben, hier in unseren Breiten, und dass du heimatlose Elende ins Haus führst, wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien, Herr Jesus, hast du das schon mal geschrien? Ja. Und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, und jetzt kommt das Joch, das Finger ausstrecken und böses Reden. Und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasser, eine Wasserquelle, deren Wasser nicht versiegt. Und die von dir kommen, werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, die Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten. Und du wirst genannt werden, Vermaurer von Breschen, Wiederhersteller von Straßen zu wohnen. Eine absolute powervolle Stelle. Und solche Verheißungen, wenn wir uns unserem Nächsten nicht entziehen, wenn wir wirklich Barmherzigkeit haben, wenn wir in Liebe reagieren, nicht mit Richten, Finger ausstrecken und so weiter, böses Reden, das hasst Gott. Ja, er hasst es wirklich. Und ich weiß, er reinigt in dieser Zeit seine Braut und er stellt uns wirklich, weil Jesus kommt bald, ja, er kommt bald und er stellt seine Braut wirklich ohne, und er will das tun und er macht es ohne Flecken und ohne Runzeln hin. Halleluja. Und ich sehe wirklich eine Braut und ich sehe einen Leib, der einander wirklich ermutigt und stärkt, wo es wirklich kein Richten und kein Finger ausstrecken mehr gibt und kein Verleumden und kein Hier und Da, sondern wo jeder in seine Berufung geht. Und es gibt wirklich so wunderbare, starke Berufungen im Leib und nicht jeder hat die gleiche Berufung. Und es ist ja auch gut so, einfach, weil das Reich Gottes ist groß. Und deshalb ist so gut, ja, wir richten nicht einander, ach, was ist diese Berufung, ach, was ist diese Berufung, sondern wir stehen zu der Berufung, die Gott uns gegeben hat. Und wir richten nicht andere Berufungen von anderen, sondern wir sagen, danke auch Herr für die Berufung, die du anderen gegeben hast. Halleluja. Damit machen wir nicht unsere eigene klein, sondern wir stehen dazu, aber wir richten nicht, wir zeigen nicht mit dem Finger auf andere, sondern was tun wir, wenn wir auch irgendwo eine Not sehen, bei einer Person oder auch bei einer anderen Gemeinde? Was tun wir? Wir rufen erstmal 30 Leute an und sagen, hast du das schon gehört, einfach was da los ist? Nein, das machen wir nicht, Halleluja. Sondern was wir tun ist, was würde Jesus tun in der Situation? Er würde beten, ja. Er ist der absolute Beter, der die ganze Zeit für uns eintritt, ja. Halleluja. Der nicht sich den Mund zerreißt über irgendwas, sondern der wirklich einsteht. Weißt du, Jesus, wenn du irgendwas zu richten hast oder so, dann sagt Jesus zu dir, weißt du, ich sehe es vielleicht auch, aber ich bin dafür gestorben. Halleluja. Tritt ein für deine Geschwister, tritt ein für diese Welt. Schimpf nicht auf die böse Welt von morgens bis abends und reg dich über die böse Welt auf, sondern bete. Ja, bete. Lass dein Herz sprechen, ja? Halleluja. Weil das ist so powerful, weißt, wenn sich sein Leib zusammenfindet, um zu beten, dann sage ich dir, haben wir Erweckung, die sowieso in uns schon, und dann ist die Erweckung, die wir aber auch national und international sehen, so nah, Halleluja, und die ist sowieso nah. Wir haben die Prophetie vom goldenen Sommer und das glaube ich hundertprozentig, und deshalb weiß ich, Gott will jetzt unsere Herzen vorbereiten, dass sie wirklich Erweckung tragen können, und wir werden es nur tragen können, wenn wir diesen Geistern, ja, von Richten und Finger ausstrecken, keinen Raum geben, ja, wenn wir dem wirklich absagen, wenn irgendwas kommt, natürlich bietet es der Feind an, absolut bietet er es an. Aber wir machen uns nicht eins damit. Wenn wir eine Not sehen, dann beten wir. Halleluja. Ich weiß, dass ihr eins seid. Ich weiß, dass wir da zusammenstehen. Und ich weiß, dass dieses Reinigungsfeuer, das wirklich jetzt durchgeht, dass es so was Starkes einfach hervorbringt und dass wir dann Erweckung wirklich tragen können. Zusammen. Halleluja. Halleluja. Das ist so wunderbar. Das ist so wunderbar. Wir sehen wirklich Jesus mit diesem riesigen Liebesherzen, das, ja, das sich ausgegossen hat, das sich hingegeben hat. Natürlich war er scharf. Gegen wen war er scharf? Jesus war gegen eine Gruppe war er scharf. Absolut. Und das waren die Pharisäer und Schriftgelehrten. Absolut. Da hat er getünchte Wand, Otternbrut und so weiter. Da hat er wirklich einiges vom Stapel gelassen. Und das war okay, ja. Das ist die vollkommene Liebe. Aber diesen Geist, der anderen das Himmelreich versperrt, der andere, ja, verleumdet, der das frische Wirken des Geistes in den Schmutz zieht, ja, so wie sie es ja mit Jesus gemacht haben. Sie haben die Liebe ans Kreuz gehauen. Überlegt ihr das, ja? Und gegen die hat er sich wirklich gerichtet. Er hat eigentlich nie was gesagt gegen irgendwelche weltlichen Obrigkeiten. Mal hat man gesagt, der Herodes ist ein Fuchs, ja. Aber war natürlich auch absoluter Fuchs. Aber mehr hat er nicht gesagt, obwohl er wirklich gegen scharf war. Das waren diese religiösen Geister. Und denen widerstehen wir. Und denen widerstehen wir absolut. Und denen widersteh du. Ja, wenn du noch in deiner eigenen Seele vielleicht irgendwas findest, dann sag echt raus damit jetzt. Ich hab keinen Richtgeist. Ich bin nicht einer, der Finger ausstreckt und immer nur das Negative überall sieht, sondern ich bin ein Erbauer. Ich bin ein Ermutiger. Wie haben wir es gelesen? Wir sind die von dir kommen und wir auch, ja, und unsere Nachkommen werden die uralten Trümmerstätten aufbauen. Wir werden genannt werden Vermaurer von Breschen. Ja, wir machen die Breschen nicht noch tiefer, sondern wir vermauern die Breschen und Wiederhersteller von Straßen zum Wohnen. Das sind wir, das, weißt du, das sind die Friedensstifter, von denen Jesus gesprochen hat, auch in der Bergpredigt. Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Halleluja, wir sind Söhne Gottes und wir sind Friedensstifter. Ja, wir bringen nicht noch Übles hier und da, sondern wir sind Friedensstifter. Wenn wir Streit sehen, wenn du irgendwo Streit siehst, bring Frieden. Tu nicht noch Öl ins Feuer kippen, sondern bring Frieden. Halleluja. Halleluja. Jesus hat gesagt, uns als seiner neuen Schöpfung, Johannes 14, 34, ein neues Gebot gebe ich euch. Ein neues. Er hat uns nur ein neues Gebot gegeben, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ist der Hammer, oder? Also da steht wirklich, daran werden alle erkennen. Nicht, da werden manche erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Deshalb ist die Liebe, dass wir Liebe untereinander haben, im Leib, bei uns, bei Glory Life, ist keine Option, sondern das ist klar. Und die Sache ist die, es ist ja auch gar nicht schwer. Es ist schwer, nicht zu lieben, weil wir haben eine neue Natur bekommen und die will lieben. Die will die ganze Zeit nur lieben. Glaub dem nicht, glaub vielleicht irgendeinem Gedanken oder unerneuerten Seele noch nicht, die mal sagt, den kann ich aber nicht lieben. Es ist eine Lüge. Jesus liebt jeden. Er liebt nicht jedes, ja, er liebt nicht die Sünde, natürlich nicht, und Gott liebt nicht die Sünde, aber wir lieben jeden Menschen und wir glauben für jeden und wir glauben, dass aus jedem, und das ist Liebe, das Beste hervorkommt. Wenn du jemanden liebst, wirst du immer glauben, dass das Beste hervorkommt aus ihm. Du wirst nie denken, oh, da wird nichts. Nein, sondern Liebe heißt, ich glaube, dass das Beste hervorkommt. Oh, in deinem Ehepartner, glaub das, ja, in deinen Kindern, Eltern, ja, Arbeitskollegen, Chef, glaub wirklich, dass das Beste, die Liebe in dir glaubt, dass das Beste hervorkommt. Das Allerbeste, was Gott in dich hereingelegt. Jeder ist ein solches Unikat von Gott. So ein kostbarer, wertvolle Person. Und es wird beschleunigt einfach. Und es wird viel leichter, wenn wir einander lieben. Mit der Liebe, die Jesus sogar am Kreuz hatte. Halleluja. Und die ist in unser Herz ausgegossen. Wir haben ja diese Liebesnatur. Deshalb, es ist ja nicht schwer. Denk nie, oh, es ist so schwer zu lieben. Jetzt muss ich auch noch lieben. Ja, Halleluja. Was machen wir denn sonst als Christen? Es ist ja gerade nicht schwer, weil wir ein neues Herz bekommen haben, das übervoll ist. Nur in der Seele müssen wir uns manchmal entscheiden einfach, dass wir die Liebe an die erste Stelle lassen. Dass wir wirklich seine Agape-Liebe. Und an dieser Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, erwähnt und gibt uns Jesus dieses neue Wort für Liebe. Und das ist Agape-Liebe. Und das ist die Liebe, das ist die Nächstenliebe. Und die ist in dein Herz wirklich hineingegangen. Und du bist jetzt ein Liebesmann, eine Liebesfrau, ein Liebessohn. Halleluja. Und genau, diese eine Stelle will ich euch noch lesen. Und die ist auch so gewaltig. Und die sehen wir in 1. Johannes 4, 16. Und da heißt es, wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns oder in uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und Gott bleibt in ihm. Und dieses Wort für bleiben hier heißt Menno, griechisch Menno. Und das heißt sich niederlassen. Und was Gott für uns hat, ist, dass wir uns niederlassen in der Liebe, in seiner Liebe. Ja, dass wir nicht rein und raus switchen, sondern er möchte, dass du dich niederlässt. Gerade in dieser Zeit, lass dich nieder in seiner Liebe. Lass es deine Wohnung sein, seine Liebe. Und dann wirst du wieder eine Wohnung sein, als Haus der Liebe für andere, wo andere wieder Zuflucht finden, die vielleicht nicht geliebt waren. Halleluja. Und was Gott wirklich in dieser Zeit macht, und ich glaube das ja, wir konzentrieren uns darauf, einfach immer mehr in sein Bild hinein verwandelt zu werden und der Liebe den Vorrang zu geben, der Liebe den ersten Platz zu geben, seiner Liebe, die schon da ist, die in unser Herz ausgegossen ist. Halleluja. Und das ist so eine Freude. Ich sag dir, wenn alles wird schön, wenn du der Liebe wirklich den ersten Platz gibst, da wird alles schön. Und eine große Freude zieht in dein Herz ein. Wenn du sagst, oh, ich bin so freudlos, dann sag mal, Herr, der Liebe gebe ich wieder den ersten Platz. Und zwar zu allen. Halleluja. Und mitten in dieser Situation sage ich, und die Liebe übernimmt mich komplett. Halleluja. Die weißglühende Liebe Gottes, die lebt in mir. Nicht irgendeine lommelige, laue Liebe, sondern die Liebe Gottes, die im Vaterherzen schlägt, die ist in mir. Und die lasse ich raus. Und der gebe ich den ersten Platz. Halleluja. Und ich möchte zum Schluss jetzt wirklich mit uns beten. Einfach. Und jeder, der das möchte, bet einfach mit mir, wo wir uns neu entscheiden, seiner Liebe, seiner Agape-Liebe wieder den Vorrang zu geben, die Oberhand zu geben in unserem Leben, in unseren Gedanken, in unserem Sprechen. Einfach seine Liebe an erste Stelle zu setzen. Und Vater, ich danke dich. Vater, ich danke dir für jeden einzelnen Schüler. Ich danke dir, Herr, auch für diese Liebesschöpfung, die nicht mehr von ihrer alten Natur bestimmt sind, sondern die eine neue Natur bekommen haben. Herr, wir alle. Und ich danke dir für diese Natur der Liebe, die du uns gegeben hast. Und Herr, wir sagen heute Abend einfach zusammen, wir geben dir, Herr, du bist die Liebe. Wir geben dir den ersten Platz. Wir geben deiner Agape-Liebe den ersten Platz. Halleluja. Wir geben, wir sagen, du hast den Vorrang. Deine Liebe in uns hat den Vorrang. Und wir sagen, Herr, vergib uns, wo wir Finger ausgestreckt haben, wo wir gerichtet haben, wo wir verleumdet haben vielleicht, was auch immer. Ja, Herr, vergib uns. Und wasch dein Leib wirklich rein. Und ich danke dir, Herr, ja, wirklich für deine Liebe, die jeden nochmal ganz neu erfüllt. Herr, sie ist schon da. Aber ich danke dir, wo wir uns dafür entscheiden, dass auch die Seele und die Körper mit deiner Liebe wirklich überflutet werden. Danke, dass Körper jetzt auch geheilt werden. Herr, durch deine Liebe, dass Seelen geheilt werden. Herr, danke, dass wo viele Gedanken waren. Danke, dass es jetzt zur Ruhe kommt in deiner Liebe. Danke, Herr, für deine Liebe, die die stärkste Kraft und die veränderndste Kraft des ganzen Universums ist. Halleluja, wir preisen dich für deine Liebe. Danke, Herr, für deine Liebe, die nie aufhört und die in uns immer mehr Raum nimmt. Halleluja, in alle Ewigkeit. Amen und Amen. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn, jetzt ist die Zeit der Umgestaltung. Ich habe es gerade eben schon gesagt und ich möchte dich einfach daran erinnern, gerade in dieser Corona-Krise, wenn manches um dich herum vielleicht ein bisschen enger wird, wenn dein Reaktionsradius ein bisschen enger wird, dann kann es sehr gut sein, dass einfach in deiner Seele Dinge hochkommen. Ja, es können Ängste sein, es kann aber auch Ungeduld sein oder Ärger oder Zorn oder was auch immer, dann erinnere dich einfach auch an diesen Abend und mach dir bewusst, jetzt ist die Zeit der Umgestaltung für mich. Diese Dinge kommen hoch, damit ich sie loswerde. Diese Dinge kommen hoch, damit ich zugerüstet werde, ein Träger der kommenden Erweckung zu sein. Diese Dinge kommen hoch, um mich zuzurüsten, um aus dieser ganzen Krise gestärkt und mächtiger und mehr wie Jesus hervorzukommen als jemals zuvor. Ich spüre einfach in meinem Herzen total, dass wir wirklich in dieser Zeit, wir sind wirklich auf einer Straße Richtung einem gewaltigen Sieg. Ich glaube, da ist Erweckung im Raum wie nie zuvor, da ist eine Ausgießung des Geistes Gottes im Raum wie nie zuvor und es beginnt damit, dass er uns zurüstet und in einer tieferen Art und Weise reinigt und unsere Seelen bereit macht, wirklich dieses Gewicht der Herrlichkeit noch viel, viel mehr zu tragen. Und deswegen ist es so eine gewaltige Zeit und ich möchte dich zum Schluss einfach nochmal ermutigen, kling dich mit ein, jetzt auch noch bis Ostern, kling dich mit ein in diese Zeit des Gebets und des Fastens, die wir jetzt gerade haben. Wir haben ja jetzt, morgen haben wir ja den Karfreitag, das ist sozusagen der Turning Point. Ja, ich habe heute das ins Facebook reingesetzt, da gibt es so ein tolles Bild, das können wir mal an die Wand werfen, gerade hier zum Schluss. das heißt Friday for Future. Ja, morgen ist der große Friday for Future. Das ist der Friday for Future schlechthin. Ja, es ist der Turning Point, es ist der Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Und ich glaube, wenn wir uns damit identifizieren, dann wird vieles in unserem Leben gewendet, aber auch in unserem Land, und etwas Gewaltiges wird vorbereitet für diese kommende Zeit. Gott ist dabei, Gott ist drauf, das zu tun und das zu bewirken. Ich habe jetzt die Tage eine Prophetie bekommen von jemand, der sehr prophetisch ist und, so viel ich weiß, glaube ich, auch hier in der Glory Life Schule mit dabei ist. Und er hat mir folgende Prophetie geschickt vom 4. April. Und da heißt es: Ich sah, wie sich das Volk Gottes in Deutschland auf ein großes Tor zubewegt. Es sah aus wie ein großes goldenes Portal, das sich auch in vergangenen Jahrhunderten schon öffnete, sich dann aber auch wieder verschloss. Und ich hörte eine Stimme, die sagte, dass es das Tor ist, das sich durch leidenschaftliches Gebet öffnet. Es ist das Tor für die, die bereit sind, für die Wahrheit und das Wort Gottes jeden Preis zu bezahlen. Es ist ein Tor der reformatorischen Klarheit, und auch wenn dies mit viel Turbulenzen und Schwierigkeiten verbunden zu sein schien, so hörte ich, wie Einzelne zum Beispiel ihre Meinungen vortrugen, aber das führte zu nichts. Aber dann kamen Engel, die Gebete gehört zu haben schienen, und sie öffneten souverän das Tor. Und es schien, als wenn alles Aufgestaute, Zurückgehaltene mit einem Mal hervorbrach. Und Wellen der Freude, der Kraft und der Erneuerung strömten durchs Land, und Gläubige trugen mit großer Entschiedenheit und Autorität Fahnen in Deutschland, auf denen war ein Adler, dann ein Olivenzweig und dann ein Löwe zu sehen. Und es gab so viel Begeisterung, aber es war auch ein Schatten zu sehen von Machtmissbrauch und fehlgeleiteter Autorität. Mir wurde deutlich, der Leib Christi in Deutschland wird sich in zwei Richtungen auseinanderentwickeln. Die einen werden in weltlicher Anpassung versinken, sag mal ich nicht, und die anderen werden dem Ruf des Herrn folgen. Sie werden ein neues Kapitel der Kirche in diesem Land aufschlagen, und der Heilige Geist, der im 20. Jahrhundert in Deutschland zutiefst betrübt wurde, wird das Land neu heimsuchen in überraschender, souveräner, teils verborgener, aber teils auch unwiderstehlicher, offensichtlicher Form. Halleluja! Und zu denen wollen wir gehören, die wirklich dieses Tor aufstoßen in diesem Land, die wirklich uns voll und ganz hingeben für das Wort Gottes, die den Preis bezahlen, die keinen Kompromiss eingehen, die nicht auf Menschengefallen gehen, die nicht auf politische Korrektheit gehen, sondern die einfach die rohe und pure Kraft Gottes wollen und sich dafür hingeben, dass er seinen Geist ausgießen kann. Und dafür treten wir ein in diesen Tagen, dafür treten wir ein in dieser Osterzeit, und dafür beten wir und dafür fasten wir. Und da möchte ich dich ermutigen, dich voll und ganz darauf auszurichten. Und in diesem Zusammenhang möchte ich nur kurz einen Hinweis geben, weil ich glaube, dass es in dieser Corona-Zeit immer wieder den Versuch des Feindes gibt, auch dich abzulenken und dich auf ein Nebengleis zu führen, das dich nicht wirklich weiterbringt. Und ich möchte ganz kurz etwas dazu sagen, zu so manchem, was so ein bisschen kursiert, auch teilweise unter Christen über WhatsApp, Facebook, was auch immer. Also ich kann euch sagen, ich habe inzwischen schon eine solche Vielzahl von Theorien gehört, wer angeblich alles für dieses Virus verantwortlich ist, dass, wenn das alles stimmt, dann ist irgendwie alles ziemlich schizophren, weil dann sind so viele gleichzeitig für dieses Virus verantwortlich. Und ich nenne es einfach Verschwörungstheorien, ehrlich gesagt. Ja, ich habe zum Beispiel gehört, nur mal ein paar Beispiele, die einen sagen, es kommt immer auf das Feindbild an, das Leute haben, weißt du? Je nachdem, wo sie herkommen, haben sie ein anderes Feindbild. Zum Beispiel die Leute, die sich mehr so für Naturheilkunde interessieren, die sagen, die Pharmaindustrie hat dieses Virus in die Welt gesetzt, weil sie wollen diesen Impfstoff verkaufen am Ende. Ja? Und dann gibt es andere, die eine bestimmte politische Überzeugung haben. Zum Beispiel in Amerika habe ich gehört, Leute sind der Überzeugung, dass dieses Virus von den Vertretern der Demokratischen Partei gemeinsam mit den Chinesen kreiert worden ist, in irgendeinem Labor in China. Ja? Das sind natürlich nicht gerade die Republikaner, die das sagen, sondern es sind nicht gerade die Demokraten, die das sagen, sondern natürlich die Republikaner, ist ja klar. Also je nach Feindbild, verstehst du? Oder ich habe gehört, dass irgendwelche ambitionierten Virologen einfach die Welt in Angst und Schrecken versetzen, oder die Bill Gates Stiftung zusammen mit irgendwelchen Globalisten dieses Virus in die Welt gesetzt haben, vielleicht die Illuminati oder wer auch immer, verstehst du? Das sind alles ganz, ich sag mal so, mehr oder weniger interessante Spekulationen. Aber ich sage dir eins, nur eins dazu, verstehst du? Ich möchte gar nicht auf diese Theorien eingehen, sondern ich sage dir nur eins dazu. Selbst wenn an irgendeiner dieser Theorien irgendetwas dran sein sollte, so ist es doch vollkommen irrelevant für das, was wir jetzt als Christen in dieser Zeit tun sollten. Und es ist nichts anderes als eine Ablenkung von dem, worum es wirklich geht. Weil eine Sache steht fest, und das ist ganz klar, dieses Virus kommt nicht von Gott. Amen. Sondern der Teufel hat es in die Welt gesetzt. Und die damit verbundene Angst mit diesem Virus, die kommt auch nicht von Gott. Hat auch der Teufel in die Welt gesetzt. Das heißt, wir haben es mit einer Krise zu tun, die der Teufel in die Welt gesetzt hat, um die Verkündigung des Evangeliums zu behindern. Aber ich sage dir etwas, wenn wir den richtigen Fokus nicht verlieren, dann wird der Teufel am Ende bitter bereuen, was er versucht hat. Und er wird erleben müssen, dass nur umso mehr das Evangelium verkündet wird und dass nur umso mehr Menschen zu Jesus kommen und dass diese Krise gebraucht wird von Gott, um wirklich eine geistliche Wende durch Gebet, durch Fasten, durch Verkündigung des Wortes, eine geistliche Wende in diesem Land zu vollbringen, was nichts anderes geschafft hätte. Das heißt, er wird am Ende verlieren. Aber weißt du, dazu ist es wichtig, dass wir den Fokus behalten. Was hat Paulus gesagt? Er hat gesagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt. Was bringt dir es zu wissen, falls es überhaupt irgendwie eine Realität hat, dass irgendeine bestimmte Gruppe von Menschen irgendein Interesse daran hat, diesen Virus zu verbreiten? Was bringt dir das? Es kann ja nur darum gehen, dass dieses Virus zusammen mit der Angst, zusammen mit allen Plänen des Teufels, die damit verbunden sind, gestoppt wird. Und das passiert im Geist. Und das passiert nicht, indem wir gegen Menschen gehen. Das passiert nicht, indem wir plötzlich ein Feindbild aufbauen und sagen, oh, die da und die da und die Illuminati und die Gates-Stiftung und die, was weiß ich, die Demokraten oder die Virologen oder keine Ahnung, die Pharmaindustrie oder sonst irgendwas. Also es führt überhaupt nicht weiter. Paulus hat gesagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und deswegen wird er niemals gewonnen, wenn wir unseren Blick auf Fleisch und Blut richten. Und deswegen empfehle ich dir einfach, genauso wie ich dir vor 3 Wochen schon, als das Ganze begonnen hat, empfohlen habe, dich nicht ständig mit dem zu füllen, was ich sage jetzt mal die Mainstream-Medien sagen, auch zu diesem ganzen Thema, wo ja auch ganz, ganz viel Panikmache dabei war und teilweise auch noch ist und ganz viel Zeug einfach auch mit reingemischt wird. Dich nicht damit zu füllen, nicht mit Corona-News zu füllen den ganzen Tag, aber genauso sage ich dir heute Abend auch, füll dich nicht mit diesen ganzen Verschwörungstheorien, schick's nicht weiter, vergiss es einfach, es ist uninteressant, mach dir keine Gedanken darüber, selbst wenn irgendwas dran wäre, es bringt dir nichts, wenn du es weißt. Amen. Es bringt dir gar nichts, sondern alles, was dir was bringt, ist, deinen Fokus auf Jesus zu richten, Gemeinschaft mit ihm zu suchen, das Blut Jesu Christi in Anspruch zu nehmen, zu beten und zu fasten und durchzubrechen im Geist, dass die Mächte der Finsternis zurückgedrängt werden, die hinter dieser ganzen Krise stehen und dass der Teufel am Ende ein mächtiges Eigentor geschossen hat. Halleluja. Und das ist unser Fokus. Und darauf lasst uns ausrichten in dieser Zeit. Und ich spüre das schon, es ist bereits im Gange. Ich glaube, dass wir nach Ostern sehen werden, dass tatsächlich Gott über diese Ostertage eine Wende gebracht hat. Ja, dass die Corona-Fallzahlen runtergegangen sind. Ja, manche sagen, die Corona-Fallzahlen sind alle getürkt. Das ist auch so eine Theorie. Aber weißt du was? Ist mir auch egal. Entscheidend ist, diese Zahlen müssen runtergehen, weil die Politiker entscheiden aufgrund dieser Zahlen, wie lange der Shutdown geht. Also ist mir egal. Weißt du, lass sie getürkt hochgegangen sein, dann lass sie von mir aus getürkt wieder runtergehen. Ich sage dir, wenn wir beten, dann ändert sich die Sache. Also, es geht darum, dass die Zahlen runtergehen, es geht darum, dass die Situation sich entspannt, es geht darum, dass die Angst zurückgeht und es geht darum, dass das normale Leben Schritt für Schritt wiederhergestellt wird, damit das, was jetzt sich da angestaut hat im Geist, sich auch im Sichtbaren so richtig entfalten kann und diese nächste Welle der Erweckung frei über unser Land und über die ganze Welt letztendlich schwappen kann. Darum geht es. Und dafür treten wir jetzt in den Riss und da richten wir unseren Fokus auf das, was droben ist. Da richten wir unseren Fokus auf das Kreuz von Jesus. Ja, Friday for Future, da haben wir es nochmal, das Bild. Friday for Future, richte deinen Blick auf das Kreuz. Morgen ist der Friday for Future. Morgen denken wir an das Entscheidende. Da ist die Wende. Nicht in irgendeiner Theorie, nicht in irgendeinem Geheimwissen, was irgendeiner in irgendeinem alternativen Medium oder irgendein ein Forscher oder irgendeiner, der sich für einen Experten hält, rausgefunden hat. Nicht darin liegt die Wende, weil es auch nicht in dem, was die Virologen sagen, liegt die Wende, sondern da liegt die Wende, Halleluja, am Kreuz von Golgatha, weil er ist auferstanden, Halleluja. Und deswegen ist er der Sieg, der die Welt bereits überwunden hat. In der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt bereits überwunden. Also in diesem Sinne, lasst uns vorwärts gehen und lasst uns wirklich im Geistesland einnehmen. Und ich glaube, Gott ist tatsächlich bereits dabei, im ganzen Land wirklich eine Bewegung des Gebetes anzustoßen, eine Bewegung des Fokus auf ihn. Lass dich nicht ablenken, beschäftig dich nicht mit allen möglichen Videos, die hier oder da rumgeschickt werden, sondern konzentrier dich auf sein Wort, konzentrier dich auf die Gemeinschaft mit ihm, konzentrier dich darauf, dass du jetzt in dieser Zeit investierst in dein geistliches Wachstum, sinnvoll investierst in dein geistliches Wachstum, indem du dir bewusst machst, wer du bist in Christus, indem du dieses Wort Gottes meditierst, studierst und hörst in der Glory Life Schule zum Beispiel oder über unsere Livestream-Gottesdienste und dann nutze einfach die Power, die er dir gibt, um wirklich im Gebet einzutreten, dass diese Wende passiert. Halleluja. Und dann gehen wir auf eine gewaltige, gewaltige, starke Zeit zu. Amen. Sagt ihr Amen? Ich höre euch Amen sagen. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Halleluja. Und jetzt möchte ich dir einfach zum Schluss noch die Gelegenheit geben, hinein zu investieren in das, was Gott jetzt gerade ist, im Begriff ist zu tun. Wir hatten letzten Sonntag so einen starken Herrlichkeitsgottesdienst hier. Im Anschluss daran hat unser Heilungsteam für insgesamt 105 Leute über Telefon gebetet. Und es gab immer noch einige, die nicht durchgekommen sind beim Telefon. Wir hatten bereits unser Team massiv aufgestockt. Wir werden jetzt am Sonntag noch mehr in unserem Team dabei haben, sodass wir für noch mehr Leute beten können. Also Gott ist mächtig am Wirken, neue Leute werden gezogen, Leute, die noch nie was mit Glory Life zu tun hatten oder auch kaum was mit Gott zu tun hatten, werden gezogen, empfangen, gebet, werden freigesetzt, werden befreit. Wir haben so viel zu tun wie nie zuvor. Halleluja. Also lasst uns wirklich nicht müde werden, wie Paulus sagt, im Gutes tun. Lasst uns investieren, lasst uns säen in dieses Reich Gottes, das sich jetzt mehr ausbreitet als je zuvor. Hier sind die Informationen an der Wand, beziehungsweise auf deinem Bildschirm kannst du sehen, wie du geben kannst, auch heute Abend wieder per Überweisung auf unser Konto, das du hier geschrieben findest. Das, was der Heilige Geist dir zeigt, oder per PayPal oder mit einer Kreditkarte über unsere Website, kannst du einfach geben und investieren in dieses Haus der größeren Herrlichkeit, das Gott jetzt baut in dieser Zeit in einer mächtigen Art und Weise. Frag einfach den Heiligen Geist, was er dir sagt, was du tun sollst. Und dann, während du das jetzt tust, möchte ich dir ganz kurz einfach noch ein Beispiel vorlesen von dem, was Gott jetzt auch in dieser Zeit tut. Und zwar ein Beispiel, also frag den Heiligen Geist, was du geben sollst. Du kannst es nebenher tun. Ich lese es dir nebenher vor und dann werde ich gleich dein Saatkorn segnen. Und zwar von einem unserer Gloryhäuser. Unser Gloryhaus aus Osterburgen, die treffen sich zurzeit jeden Tag über Skype zum Gebet. Jeden Tag treffen die sich über Skype zum Gebet. Teilweise mit 20 Leuten und mehr treffen die sich über Skype zum Gebet. Und es kommen jetzt auch Leute dazu, die nicht aus ihrem Gloryhaus sind. Und sie erhalten während der Gebetsabende Anrufe von Menschen, die Gebet brauchen. Und ich habe hier nur eine kleine Liste von Zeugnissen einfach der letzten Tage, was passiert ist einfach durch diese Gebete über Skype. Also, ich lese einfach mal vor. Eine Frau bekam eine Befreiung von ständigen Schuldgefühlen und Verdammnis. Sie spürte, wie etwas aus ihr herausgefahren ist. Nun ist eine Leichtigkeit auf ihr. Halleluja. Dann, eine Ohrentzündung verschwand nach dem Gebet vollkommen. Halleluja. Dann, wir beteten für einen Mann. Er hatte Rückenschmerzen und wurde geheilt. Halleluja. Dann, wir beteten für einen weiteren Mann, er hatte Knieschmerzen. Wir sprachen im Namen Jesu zum Knie, dass es geheilt werden solle und es wurde geheilt. Dann, bei einem Kind verschwand das Fieber nach dem Gebet. Dann, ein weiteres Kind hatte eine Woche lang Fieber mit blutigem Durchfall und konnte daher nicht essen und fühlte sich schwach. Wir haben das Gebet aufgenommen, also in dieser Skype-Gruppe, und die Mutter gebeten, beziehungsweise ja, sie haben es aufgenommen auf Band praktisch, das Gebet, das sie in dieser Skype-Gruppe gebetet haben. Und sie haben die Mutter gebeten, beim Abspielen des Gebetes ihre Hände auf den Bauch ihres Kindes zu legen. Am nächsten Tag erhielt ich eine Nachricht der Mutter, dass das Kind vollkommen gesund sei. Halleluja. Dann, ich bekam ein Wort der Erkenntnis für eine Frau. Ich teilte ihr mit, dass ich kleine Mini-Lutschbonbons sah. Sie bestätigte mir, dass sie sehr wohl solche Süßigkeiten kauft. Ich fuhr weiter fort, dass sie diese Bonbons für ihren Mann kaufe und das bestätigte sie. Sie erzählte mir dann, dass ihr Mann schon seit längerem mit dem Rauchen aufhören möchte, doch bisher gelang es ihm nie. Sie kaufte diese Bonbons, damit er diese nehmen solle, falls er wieder Lust auf eine Zigarette hätte. Jedoch funktionierte dies nicht. Ich schlug vor, dass wir gemeinsam für ihn beten sollen, also beteten wir für ihn. Eine Woche später erfuhr ich, dass ihr Ehemann keine Zigaretten mehr benötigt. Jetzt ist er frei von dieser 30-jährigen Sucht. Sie ist überglücklich und dankbar. Halleluja. Ist es nicht ein Grund, Gott zu loben und zu preisen? Schau, all diese Dinge wären vielleicht nie passiert, wenn wir nicht diese Corona-Krise hätten und wenn die nicht angefangen hätten, über Skype sich zum Gebet zu treffen. Also Gott nutzt diese Zeit, um sich mächtig, mächtig zu verherrlichen. Halleluja. Also nimm dein Saatkorn, das du jetzt vielleicht hast du es irgendwo notiert oder wie auch immer, oder nimm es im Geist einfach, und ich segne dich jetzt einfach in deinem Geben, in deinem Säen auch heute Abend in dem Namen Jesus, und ich danke dir, Vater, dass du dieses Saatkorn multiplizierst, 30-fach, 60-fach und 100-fach, und dass es eine gewaltige Ernte einbringen lässt, Herr. Halleluja. Danke, Herr, dass diese Saatkörner, die jetzt gesät werden, wirklich mit dazu beitragen, diese kommende Ernte zu finanzieren, Herr. Alles, was damit zu tun hat. Herr, die Räume, die wir dafür brauchen, die Menschen, die wir dafür anstellen müssen, Herr. All das Equipment, alles, was notwendig ist, um diese gewaltige Ernte, die da auf uns zukommt, einzubringen. Danke, Herr, dass dieses Saatkorn jetzt mit dazu beiträgt und dass jeder, der gegeben hat, eine mächtige Ernte einfährt in Jesu Christi Namen. Halleluja. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Halleluja. Gott ist gut. Halleluja. Und jetzt kriegt ihr noch die Ansagen einfach für die nächsten Tage, sodass ihr wisst, was läuft. Am Sonntag um 10 Uhr, wie gesagt, ist wieder Livestream. Gottesdienst, diesmal Osterauferstehungsherrlichkeitsgottesdienst. Nimm einen Becher, nimm ein Stück Brot, leg es dir bereit. Wir werden zusammen Abendmahl feiern und wir werden zusammen diese Auferstehungsherrlichkeit Gottes in einer mächtigen Art und Weise erleben. Und wir werden wirklich diesen Durchbruch sehen, für den wir jetzt gerade beten und fasten, und es wird sichtbar werden. Und lade einfach kräftig dazu ein, auch in deinem Umfeld. Am Sonntag werden wir wahrscheinlich über 30 Heilungsdiener haben, die mitbeten am Ende des Gottesdienstes auf 30 verschiedenen Leitungen, die alle über die gleiche Nummer dann freigeschaltet sind. Also lad sie ein. Viele Menschen werden ihr Wunder empfangen jetzt am Sonntag. Wir freuen uns drauf. Und dann werden wir nächste Woche weitermachen am Dienstag mit Gloryhäusern an verschiedenen Orten, beziehungsweise über Skype treffen sich die Gloryhäuser. Nächsten Dienstag ist Gloryhouse-Abend. Wenn du noch kein Gloryhouse hast, schau einfach auf unsere Website, wo es ein Gloryhouse gibt. Vielleicht bist du ein bisschen weiter weg von einem bestimmten Gloryhouse, aber jetzt kommt es ja nicht auf die Entfernung an. Also Skype dich trotzdem rein, sei mit dabei, verbinde dich einfach. Geh nicht allein durch diese Zeit, sondern verbinde dich mit anderen und erlebe einfach auch, dass tatsächlich diese geistliche Gemeinschaft auch über Skype super funktioniert. Und dass die Kraft Gottes fließt. Ich habe es dir gerade vorgelesen, was alles an Wundern passiert, einfach durch solche Skype-Treffen. Und deswegen nutzt die Gelegenheit. Nächsten Dienstag, wenn du Infos dazu brauchst, einfach auf unserer Website oder über unsere Telefonnummer, auch hier über unsere Büronummer zu unseren Bürozeiten, normalen Bürozeiten kannst du anrufen und bekommst nähere Infos auch zu den Gloryhäusern überall im ganzen Land und darüber hinaus. Und dann haben wir nächsten Donnerstag natürlich um 19.30 Uhr wieder unsere Livestream Glory Life Schule. Sie entfällt nicht, so wie es im Aufbruch drin stand. Sie wäre entfallen, wenn die Corona-Krise nicht gekommen wäre, dann hätten wir Osterferien gemacht. Aber es fliegt ja eh niemand in Urlaub momentan oder geht weg. Insofern machen wir einfach weiter, machen wir einfach Glory Life Schule. Nächsten Donnerstag 19.30 Uhr kling dich wieder ein. Du kriegst wieder die Rundmail auch und dann kling dich ein in den Livestream und dann wird es eine starke Zeit. Und dann haben wir hier noch an der Wand gleich die erweiterten Zeiten für Beratung und Gebet. Seit letzten Samstag haben wir unsere Zeiten für Beratung und Gebet stark erweitert. Wenn du oder wenn Leute in deinem Umfeld einfach direkte Beratung und Gebet brauchen, dann könnt ihr euch zu diesen Zeiten, sie sind da jetzt, du kannst sie dir abschreiben, dann könnt ihr euch zu diesen Zeiten an unser Büro wenden. Diese Zeiten sind zusätzlich zu unseren normalen Bürozeiten, die ja nicht für Beratung und Gebet sind, sondern einfach für Nachfragen, für Termine, was auch immer du sonst zu fragen hast. Aber diese Zeiten sind spezifisch für Beratung und Gebet. Da passieren so viele Wunder, da werden so viele Menschen ermutigt, gestärkt und so weiter. Also wenn du jemand hast, der das braucht, sag ihnen einfach diese Zeiten und dann sollen Sie anrufen zu diesen Zeiten. Da sind ganz, ganz wunderbare Söhne und Töchter, die Ihnen weiterhelfen an der Leitung. Außerdem könnt ihr euch nach wie vor auch eine Mail schreiben an unser Heilungsteam. Mailadresse besuchsdienst@glorylife.de. www.gotthatso-gute.de. Ja, also wir beten weiter für die Kranken, absolut, wenn wir auch gerade nicht Handauflegung machen, aber wir beten weiter für die Kranken mit dem gebührenden Abstand und so weiter, alle hygienischen Vorschriften etc. Aber du kannst dich weiterhin an besuchsdienst@glorylife.de wenden. Außerdem nochmal der Hinweis, ich habe es glaube ich am Dienstag schon gesagt oder am Sonntag, ich weiß es nicht mehr genau, seit etwa einer Woche haben wir einen neuen Dienst begonnen und zwar unser tägliches Wort der Ermutigung auf unserem Glory Life TV YouTube-Kanal wird sehr begeistert angenommen. Also jeden Morgen um 6 Uhr wird ein frisches Wort der Ermutigung hochgeschaltet für den Tag, sodass du einfach so richtig erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes und mit dem Geist Gottes direkt in den Tag starten kannst. Also schau rein, Glory Life TV YouTube-Kanal. Alle weiteren Informationen, was sonst noch läuft in deinem Umfeld, wie gesagt, über unsere Website oder über unsere Gemeindetelefonnummer. Und dann sehen wir uns jetzt am Sonntag wieder, Sonntag 10 Uhr zum Osterherrlichkeitsgottesdienst. Bis dahin wünsche ich euch noch eine super Zeit des Gebets und des Fastens. Und ich segne euch jetzt noch zum Schluss. Sprich mir einfach mal nach. Lass uns einfach mal das alle gemeinsam sprechen. Und lass uns einfach mal sagen, Irina, kommst du dazu? Lass uns einfach das gemeinsam sprechen. Ich spreche es einfach vor und ihr sprecht es einfach nach. Sag einfach mal, ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet. Mit jedem geistlichen Segen. Mit jedem geistlichen Segen. In der himmlischen Welt. In der himmlischen Welt. Der größer ist. Der größer ist. Als der in der Welt. Als der in der Welt. Der lebt in mir. Der lebt in mir. Und er kommt aus mir hervor. Und er kommt aus mir hervor. Ströme lebendigen Wassers. Fließen aus meinem Innern. Wo immer ich hingehe. Und die Kranken werden gesund. Dämonen fahren aus. Ich bin behütet und beschützt. Die Herrlichkeit Gottes. Umgibt mich. Wie eine Blase. Und sie hält jeden Virus von mir fern. Und jede andere Plage. Und jede andere Krankheit. Danke, Vater. Dass ich dein Kind sein darf. Und dass ich immer mehr verwandelt werde. In das Bild. Deines einzigartigen Sohnes. Jesus Christus. Ihm gebe ich alle Ehre. In Jesu Namen. Amen. Ihr seid gesegnet, ihr herrlichen Söhne der Herrlichkeit, ihr Glory Life Schüler. Wir lieben euch. Bis zum Sonntag. Wir freuen uns darauf, wenn wir euch wiedersehen über Livestream. Wir sehen euch im Geist. Yes, Amen. Wir haben euch im Blick und wir beten für euch. Amen. Halleluja. Absolut, ihr seid wunderbar. Amen. Halleluja. Bis Sonntag. Bis bald. Ciao.